Und jedes neue hochgeladene Video, was jetzt ein neuer Kanal hochlädt, wird auch zufällig irgendwelchen Leuten in die Timeline gespült. Das heißt, wenn man ein Video hochlädt, kriegt man eine garantierte Grundreichweite. Bei irgendwelchen Leuten kommt das Video gut an und sie gucken das. Sie gucken das vielleicht mehrfach. Sie kommentieren vielleicht. Und dann sieht der Algorithmus, ja, das Video ist wichtig, das hat Relevanz, das zeige ich noch mehr Leuten. Und wenn dann bei diesen noch mehr Leuten wieder mehr Leute da durchscrollen, dann auf dieses Video stoßen, hängen bleiben, das öfter gucken, vielleicht mal kommentieren, dann ist da noch eine höhere Reichweite. Und so haben wir also wirklich ein Jahr ein exponentielles Wachstum. Ahrens sieht eine Analogie zwischen einer Plattform wie TikTok und dem damals neuen Medium des Radios in Zeiten der Weimarer Republik, das besonders die Nationalsozialisten geschickt für ihre Propaganda zu nutzen wussten. Zitat: Und das Schöne ist, das habe ich mir nicht im Vorfeld ausgedacht, sondern das hat der Algorithmus für mich gemacht. Ich muss nur die Inhalte reinstellen. Und diese Videos finden von alleine ihr Publikum. Also das ist wirklich so, wie man sich 1923 gefühlt haben muss, als man das Radio für sich entdeckt hat. Zitat Ende. Der Social-Media-Experte nutzt TikTok als Waffe gegen den Feind, den er offenbar im politischen System der Bundesrepublik sieht. Zitat: Also die entscheidenden Probleme, die wir lösen können, nämlich die, die eben dieses Medienkartell und diese Plattformzensur uns aufzwingen, einerseits die Unsichtbarkeit, dann, dass unsere Standpunkte eben nicht direkt die Leute erreichen, sondern nur durch zwei Framing-Stufen, sozusagen des Feindes, und dass wir dadurch eben auch nur ganz beschränkte eigene Zielgruppen, eigene Blasen haben. All diese Probleme können wir eben mit einer solchen Strategie überwinden. Zitat Ende. Von Leuten wie Ahrens wird in Schnellroda offenbar alles als Feind betrachtet, was hilft, die gesetzlichen Rahmenbedingungen bei der Nutzung von Social Media einzuhalten. Darunter fällt etwa das Faktenchecken oder Debunking. Ahrens sagt, dass YouTube den Kanal von Martin Sellner gelöscht habe. Und um diesen Feind zu überlisten, geht der rechte Propagandist nun die jungen Menschen auf TikTok an. Zitat: Wenn man sich jetzt hier von Statista einfach mal die Nutzerzahlen im Jahr 2022 anguckt, dann konsumiert über die Hälfte der 14- bis 19-Jährigen in Deutschland TikTok. Durchschnittlich übrigens 90 Minuten am Tag. Das heißt, man hat eigentlich 90 Minuten am Tag ein Fenster in deren Gehirn, wo man da reinsenden kann. Zitat Ende. Der rechtsradikale Social-Media-Experte Ahrens ist besonders stolz auf das TikTok-Video von Kra. Dessen Erfolg greift auch der Österreicher Sellner auf. Da die TikTok-Algorithmen anders funktionieren als die der anderen Plattformen, so Sellner, hätte Kras Ansprache 1,3 Millionen Views bekommen. Eine ganze Generation Jugendlicher, vor allem junger Männer, wird durch die Politik von rechts geprägt und konfrontiert.